Erster, sei nicht neidisch auf böse Menschen und wünsche dir nicht, mit ihnen zusammen zu sein. Zweiter, denn ihr Herz denkt an Gewalt und ihre Lippen sprechen Böses. Dritter, mit Weisheit baut man ein Haus und mit Verstand wird es fest gegründet. Vierter, durch Einsicht füllt man die Räume mit vielen wertvollen und schönen Dingen. Fünfter, ein weiser Mann ist besser als ein starker, und ein einsichtiger ist besser als ein kraftvoller. Sechster, denn mit kluger Führung gewinnst du Kriege, und es ist gut, wenn es viele Ratgeber gibt. Siebter, Weisheit ist für einen Narren zu schwer zu verstehen, denn er sagt nichts, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden. Achter, wer plant, Böses zu tun, den nennt man einen Schurken. Neunte, Sünde ist ein dummer Plan, und die Menschen hassen den Spötter. Zehnter, wenn du in Notzeiten schwach bist, dann ist deine Kraft gering. Elfter, rette die Menschen, die zum Tod geführt werden, und halte die zurück, die zur Hinrichtung gehen. Zwölfter, wenn du sagst, wir wussten nichts davon, dann weiß Gott, der die Herzen prüft, es genau. Er achtet auf deine Seele und wird jedem Menschen nach seinen Taten vergelten. Dreizehnter, ISS Honig, mein Sohn, denn er ist gut und Honig schmeckt süß in deinem Mund. Vierzehnter, so sollst du auch Weisheit für deine Seele finden, denn wenn du sie hast, hast du eine gute Zukunft und deine Hoffnung wird nicht verloren gehen. Fünfzehnter, du Gottloser, lauere nicht am Haus eines gerechten Menschen und zerstöre nicht seinen Schlafplatz. Sechzehnter, denn ein gerechter Mensch fällt oft, aber er steht immer wieder auf, während die Gottlosen ins Unglück fallen und liegen bleiben. Siebzehnter, wenn dein Feind fällt, freue dich nicht, und wenn er stürzt, sei nicht froh in deinem Herzen. Achtzehnter, tu das nicht, damit der Herr es nicht sieht und es ihm nicht missfällt, denn sonst könnte er seinen Zorn von deinem Feind auf dich lenken. Neunzehnter, ärgere dich nicht über böse Menschen und sei nicht neidisch auf die Gottlosen. Zwanzigster, denn böse Menschen haben keine Zukunft und das Licht der Gottlosen wird erlöschen. 21. Mein Sohn, ehre den Herrn und den König und habe nichts mit Rebellen zu tun. 22. Denn ihr Unglück kommt plötzlich und ihr Verderben kommt unerwartet. 23. Auch diese Sprüche stammen von Weisen, es ist schlecht, im Gericht parteiisch zu sein. 24. Wer zu einem Schuldigen sagt, du bist unschuldig, den verfluchen Völker und Nationen. 25. Aber denen, die gerecht strafen, geht es gut und sie erhalten Segen und Glück. 26. Wer eine richtige Antwort gibt, der wird gelobt. 27. Erledige zuerst deine Arbeit draußen auf dem Feld, danach kannst du dein Haus bauen. 28. Sei nicht ohne Grund ein falscher Zeuge gegen deinen Nächsten, denn warum solltest du mit deinen Worten täuschen? 29. Sag nicht, ich werde ihm dasselbe antun, was er mir angetan hat, und ich werde diesem Mann vergelten, was er getan hat. 30. Ich ging am Acker eines faulen Mannes vorbei und am Weinberg eines Menschen ohne Verstand. 31. Ich sah, dass er voller Nesseln war, seine Oberfläche mit Unkraut bedeckt und seine Steinmauer kaputt war. 32. Ich sah es mir genau an und lernte daraus eine wichtige Lektion. 33. Noch ein bisschen schlafen, ein bisschen dösen, noch ein bisschen die Hände falten, um auszuruhen. 34. Dann kommt die Armut über dich wie ein Wanderer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann.